بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hörtum mich inshallah. Wenn ich einfach Bescheid sage. Wir waren letztes Mal, liebe Geschwister, dabei zu besprechen, was nach der Schlacht von Uhud geschehen ist. Und als letztes gehört es noch ein paar Informationen zu erwähnen. Und zwar im vierten Jahr, also alles in dieser Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist dann auch Al-Khamr, die berauschende Getränke wie Alkohol und was dazugehört, verboten worden. Und auch hat im vierten Jahr die Heirat des Propheten sallallahu alaihi wasallam stattgefunden mit Zainab, der Tochter von Jahsch aus dem Stamm von Al-Asad, deswegen nennt man sie Al-Asadiyya. Und auch ist in dieser Phase, entweder am Ende des dritten Jahres oder auch im vierten Jahr oder Anfang des fünften Jahres, aber eher im vierten Jahr, auch in der Phase, wo wir uns gerade befinden, ist auch der Hijab der Frau zur Fard geworden, Pflicht zur Pflicht geworden. Und Hijab ist, mit Hijab versteht man darunter was? Was ist mit Hijab gemeint? Ja, das ist genau die Antwort, die ich erwartet habe. Das hätte ich jetzt nicht gesagt, ich kann es versuchen zu beschreiben. Gut, das ist schon mal gut. Also, weil eben Kopftuch auf Arabisch heißt was? Khimar. Kopftuch auf Arabisch heißt Khimar. Das ist das, womit sie ihren Kopf bedeckt. Aber Hijab ist die gesamte Kleidung der muslimischen Frau. Deswegen eine Frau, die Kopftuch trägt, sie trägt noch keinen Hijab, den Allah Azza wa Jalla ihr auferlegt hat. Deswegen eine Frau, die zum Beispiel, ich übertreibe jetzt einfach mal, ihren Bauch frei hat, aber ihren Kopf bedeckt hat, die hat kein Hijab. Ja, oder eine Frau, die enge Kleidung trägt, auch wenn ihr Kopf bedeckt ist, sie hat kein Hijab, weil Hijab auf Arabisch bedeutet abschirmen und gemeint ist, dass die Frau das anzieht, wodurch die Blicke des Mannes abgeschirmt werden. Und dann kann sich jede Frau denken, was sie dazu machen muss. Und deswegen ist der vollkommenste Hijab, ist der Hijab der Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der, bei den Frauen konnte man gar nichts sehen. Überhaupt nichts. Weder die Augen, noch das Gesicht, noch die Hände, noch die Füße. Ich sage extra diese Stellen, weil das Stellen sind, der es Meinungsverschiedenheiten mit den Ulama gibt. Aber bei den Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam konnte man gar nichts erkennen. Und auch dies war für manche Sahaba nicht genug. Also der Umar radiallahu ta'ala anhu, er wollte sogar, dass die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam gar nicht mehr das Haus verlassen. Gar nicht mehr. Weil er sich gesagt hat, dass manche Frauen, man konnte sie erkennen, auch was ist mit Hijab, aufgrund ihrer Größe, aufgrund ihrer Körperform, man konnte trotzdem noch wissen, wer das ist. Und er war so streng, radiallahu anhu, und eifersüchtig, dass er gegenüber den Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, also für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wegen seinen Frauen, dass er nicht einmal wollte, dass sie sogar das Haus verlassen. Aber das Haus verlassen ist eine andere Angelegenheit, hat mit dem Hijab nichts zu tun. Aber es bedeutet nämlich gerade, dass die Sahaba verstanden haben, was mit dem Hijab eigentlich gemeint ist. Und auch selbstverständlich gehört es auch dazu, dass eine Frau die ihr Haus nur verlässt, wenn es einen dringenden Grund dafür gibt. Eine Frau verlässt ihr Haus nicht ihr einfach so, um Shopping zu gehen. Also damit meine ich zum Beispiel was wie Fensterschau shoppen, wie sagt man das? Also das heißt einfach nur, um ihre Zeit sozusagen draußen zu genießen. Sondern eine Frau verlässt ihr Haus, wenn es dafür einen guten Grund gibt. Das ist, was noch stattgefunden hat in dieser Phase, der Hijab, wie gesagt, und die Heirat des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann kommen wir zu einem wichtigen weiteren Ereignis, und zwar geht es um den Angriff der Banu al-Mustaliq. Das heißt, der Angriff der Muslime auf den Stamm Banu al-Mustaliq. Oder diese Schlacht wird auch al-Muraysi' genannt. Was das im Einzelnen bedeutet, ist ganz einfach. Banu al-Mustaliq heißt wortwörtlich, Banu heißt auf Arabisch die Kinder von. Und so werden viele Stämme genannt, die Kinder von dem so und so. Und Al-Muraisi' ist ein Brunnen, den es dort gibt. Der heißt so. Das heißt, die Schlacht wurde auch nach diesem Brunnen genannt. Diese Banu al-Mustaliq sind ein Zweig des Stammes Khuza'a, der große arabische Stamm Khuza'a aus dem Jemen. Und dieser Stamm befand sich an den Ortschaften Qadid und Usfan. Diese Ortschaften befinden sich zwischen Makkah und Medina. Qadid befindet sich 120 Kilometer von Makkah entfernt und Usfan befindet sich 80 Kilometer von Makkah ungefähr entfernt und sind zwei Ortschaften, die bekannt sind, alles an dem heutigen Tag. Dieser Stamm, Banu al-Mustaliq, die von dem Urstamm oder von dem großen Stamm Khuza'a abstammen, sie sind bekannt gewesen für ihre friedliche Haltung gegenüber den Muslimen. Grund dafür kann Verwandtschaft sein, es kann aber auch wirtschaftlicher Nutzen sein, die Ansar aus Medina gehabt haben, gegenseitigen Nutzen, die sie gehabt haben mit den Leuten von Khuza'a. Khuza'a. Und obwohl das Ganze war nämlich, obwohl sich in dem Stamm Khuza'a eine Gottheit befand, die Menschen damals angebetet haben. Das war Al-Manah. Manah. Diese Gottheit, die auch im Koran Erwähnung findet. Sie hat sich bei Qadid befunden. Das heißt, sie hatten ein friedliches Verhältnis mit den Muslimen gehabt, obwohl sie eine Gottheit hatten bei sich, was natürlich zweifellos die Beziehung beeinträchtigt, weil sie Götzendiener waren. Und obwohl sie näher an Mekka lebten oder wohnhaft waren als an Medina. Die erste feindselige Handlung der Banu al-Mustaliq gegenüber dem Islam war, als sie mitgemacht haben in der Schlacht von Uhud. Als sie Leute mitgeschickt haben, um zu kämpfen mit dem Quraysh in der Schlacht von Uhud. Banu al-Mustaliq haben Angst gehabt, dass die Muslime sich rächen würden aufgrund dessen, was ihnen in Uhud passiert ist. Ihr wisst, in Uhud war es zunächst einmal so, dass die Kuffar am Siegen waren und nachher hat Allah Azza wa Jal den Spieß für die Muslime umgedreht. Am Montag des Monats Sha'ban, an einem Montag des Monats Sha'ban des 5. Jahres nach der Hijra, ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam aufgebrochen mit seiner Armee aus Medina in Richtung der Wohnstätte von den Banu al-Mustaliq. Und wir wissen nicht ganz genau, wie viele Soldaten dabei waren, aber Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala redet von 700 Kämpfern. Und wie gesagt, sie wurde auch Al-Muraisi' genannt, diese Schlacht, weil dort, oder dieser Angriff, besser gesagt, Irara, weil dort ein Brunnen ist, der eben Muraisi' nennt, wie er heißt. Und lassen wir einfach mal Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma reden, der uns diesen folgenden Hadith berichtet bei Al-Bukhari und bei Muslim. Und er war nämlich dabei bei dieser Schlacht. Er sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam griff die Banu al-Mustaliq an, während sie gerade ihr Vieh zum Tränken brachten. Das heißt also, gemeint ist, er griff sie plötzlich an. Sie waren nicht darauf vorbereitet, sie waren nicht formiert, sie hatten keine Armee aufgestellt, sondern sie wurden überrascht angegriffen. Daraufhin wurden ihre Kämpfer getötet und ihre Kinder gefangen genommen und an jenem Tag bekam er auch Juwayriyah radiallahu anhu. In der Überlieferung bei Muslim heißt es, dass Nafi' Nafi' ist der berühmteste Schüler von Abdullah ibn Umar und der sehr viele Hadithe über seinen Lehrer Abdullah ibn Umar radiallahu anhu überliefert. In einer Belieferung bei Muslim heißt es, dass Nafi' gefragt worden ist über die Einladung vor einem Kampf. Gemeint ist, bevor die Muslime ein anderes Volk angreifen, wie man und ob man die Menschen zuerst einmal zum Islam einzuladen hat. Und ob man direkt angreifen darf. Und dann schrieb er zurück und sagte, إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ. Dies war am Anfang des Islam der Fall. Und der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, hat die Banu al-Mustaliq angegriffen. Gemeint ist also, ohne es anzukündigen. Und in einer anderen Überlieferung heißt es noch deutlicher, oder in dieser Überlieferung, Entschuldigung, heißt es noch deutlicher eben, als in der vorigen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Mustaliq, Banu al-Mustaliq angegriffen hat, bevor er sie vor die Wahl gestellt hat, den Islam anzunehmen, die Jizya zu leisten oder sie zu bekämpfen. Manche Gelehrte begründen es damit, dass die Banu al-Mustaliq, wie gesagt, sie sind diejenigen, die angegriffen haben und so standen sie im Kriegszustand mit den Muslimen. Und deswegen braucht man natürlich nicht mit seinem Feind anzukündigen, dass man morgen vorbeikommt. Und die zweite Begründung ist, dass die Banu al-Mustaliq schon die Botschaft des Islam erreicht hat. Insofern war es keine Notwendigkeit mehr, sie vor die Wahl zu stellen, denn sie hätten schon seit langem den Islam hätten annehmen können, wenn sie wollten. In einer Überlieferung, das heißt, die Muslime haben sie plötzlich angegriffen und so war der Kampf sehr schnell beendet und insgesamt wurden 100 Familienhäuser eingenommen von den Banu al-Mustaliq, wie es in der Überlieferung von Sunan Abi Dawud heißt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kehrte dann nach Medina zurück, nachdem Ramadan angefangen hat. Und zwar war er ziemlich genau einen Monat lang unterwegs aufgrund dieses Ereignisses. Ein Monat minus zwei Tage heißt es in der Bibel. Bei diesem Brunnen Al-Muraisir haben die Heuchler preisgegeben, was sie an Hass in sich empfinden. Denn nachdem die Muslime einen weiteren Sieg errungen haben, hat bei ihnen der Hass gegenüber dem Islam noch mehr zugenommen. Und so wollten sie sich rächen. Und so haben sie angefangen, zum Rassismus oder Nationalismus, gemeint es hier in Bezug auf Stämme, aufzurufen. Und sie haben auch versucht, den Propheten sallallahu alaihi wasallam persönlich zu kränken und seine Familie. Und so war es in Wirklichkeit nur zu ihrem eigenen Schaden. Und deswegen, was da genau passiert ist, berichtet uns unter anderem Zayd ibn Arqam radiallahu ta'ala anhu. Denn er war auch persönlich dabei und er erzählt Folgendes. Und übrigens, dazu gibt es auch einige Verse des Koran Al-Karim, und zwar die Surat Al-Munafiqun. Zayd ibn Arqam sagte, wir waren unterwegs, als Soldaten unterwegs, und wir hörten Abdullah ibn Ubay Folgendes sagen. Abdullah ibn Ubay ist der Heuchler aller Heuchler. Er sagte, لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. Was so viel bedeutet wie, gebt nicht aus für diejenigen, die bei Allahs Gesandten sind, bis sie von ihm auseinanderlaufen. Bis sie von ihm weg, auseinander und davonlaufen. Also wollten sie sie auch wirtschaftlich unter Druck setzen und den Armen von ihnen nichts mehr geben, damit sie vom Propheten sallallahu alaihi wasallam weggehen. Und dann sagte er, es ist extra vor, weil diejenigen, die Surah al-Munafiqun auswendig kennen, die kennen den Wortlaut. وَلَئِرْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ. Er sagte, und wenn wir nach Medina zurückkehren, Also sie sind unterwegs, ne, bei der Schlacht von Munasir, ja. Wenn wir nach Medina zurückkehren, so wird ganz gewiss der Mächtigere den Niedrigeren aus ihr vertreiben. Mit dem Mächtigeren und dem Niedrigeren, er meint damit sein Stamm und er meint damit die anderen, die Muslime, die armen Sahaba, die Muhajirin und wer zu ihnen zugehört. Allah Azza wa Jal natürlich antwortete auf diese Ayah gleich danach, als er sagte, doch Allah gehört die Macht und auch seinem Gesandten und den Gläubigen, aber die Heuchler wissen nicht. Zayd ibn Arqam sagte, ich habe das dann meinem Onkel erzählt. Gemeint ist mit seinem Onkel hier Sa'd ibn Ubadah. Er hat ihn seinen Onkel genannt, obwohl das eigentlich nicht sein Onkel ist. Im Arabischen sagt man manchmal zu einer Person Onkel aus Freundlichkeit. Er sagt, ich habe das den meinem Onkel erzählt oder Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, einem von beiden. Und dieser wiederum hat es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt. Das heißt, was Abdullah ibn Ubay gesagt hat. Daraufhin hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach Abdullah ibn Ubay geschickt und nach seinen Freunden. Das hat zu sich bestellt. Sie haben geschworen, dass sie das, was sie gesagt haben, nicht gesagt haben. Zayd ibn Arqam sagte, daraufhin hat mich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, daraufhin hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mir nicht geglaubt. Wortwörtlich heißt es, ich wollte es nicht so übersetzen, wortwörtlich heißt es, hat mich der Gesandte Allah der Lüge bezichtigt. Ja? Das heißt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat mir nicht geglaubt, was ich gesagt habe über Abdullah ibn Ubay. Er sagte, فَأَصَابَنِي هَمٌ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَبْ. Daraufhin habe ich mir solch große Sorgen gemacht, wie noch nie in meinem Leben. Denn wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dir nicht glaubt, wer wird dir danach glauben? Und ich habe mich dann zu Hause, bin dann zu Hause geblieben, und dann ist mein Onkel zu mir gekommen und sagte zu ihm, sinngemäß, warum hast du den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam dazu gebracht, dass er dir vorwirft zu lügen und dass er dich verabscheut? Das heißt also, die Leute haben ihm auch Vorwürfe gemacht. Denn wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihm nicht glaubt, dann die anderen glauben ihm auch nicht mehr. Und deswegen war er in einer sehr unangenehmen Situation. Daraufhin hat Allah azza wa jall die folgende Ayah herabgesandt. إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. Allah sagte in der ersten Ayah von Surat al-Munafiqun, wenn die Heuchler zu dir kommen, sagen sie, wir bezeugen, dass du wahrlich Allahs Gesandter bist. Allah weiß, dass du fürwahr sein Gesandter bist. Doch Allah bezeugt, dass die Heuchler fürwahr lügen. Sie haben sich ihre Eide zu einem Schutzschirm genommen. Eide, Geschwüre, ja? Sie haben geschworen, wir haben es nicht gesagt. Sie haben sich ihre Eide zu einem Schutzschirm genommen und halten so von Allahs Weg ab. Gewiss, wie böse ist, was sie zu tun pflegen. Dies, weil sie zuerst gläubig gewesen, hierauf aber ungläubig geworden sind. Da wurden ihre Herzen versiegelt, so verstehen sie nicht. Und insofern, liebe Geschwister, ist diese Ayah, bezieht sich in allererster Linie direkt auf Abdullah ibn Ubay, der gelogen hat und der die anderen aufgestachelt hat gegen die Muslime. Und das ist ein klarer Abfall gegen den Islam, das ist ein klarer Abfall vom Islam. Ungläubige Menschen zu unterstützen gegen die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Gegen Muslime allgemein. Und dann erst recht noch gegen die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist die Heuchelei pur, weil sie sagen, sie sind Muslime, aber sie stacheln andere gegen die Muslime auf. Daraufhin hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes zu Zayd gesagt. إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَقَكَ يَا زَيْدٍ. Wahrlich, Allah hat dir Recht gegeben, Zayd. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eingesehen, dass Zayd die Wahrheit gesprochen hat und dass er diese Botschaft von Zayd hätte annehmen müssen. Und hierin sehen wir einen Beweis für die Menschlichkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dass er nichts anderes war als ein Mensch, dem offenbart worden ist. Und er ist also kein Gott, der angebetet wird. Und er ist kein Engel. Und er ist auch kein er ist nicht weniger als ein Prophet und weniger als ein Mensch, sallallahu alaihi wa sallam. Und es gilt eben in Bezug auf den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wa sallam, den Mittelmaß einzuhalten, den mittleren Weg einzuhalten. Denn in Bezug auf den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, haben viele Menschen übertrieben. Die einen leugnen ihn und die anderen gewähren ihm eine Stellung, die niemandem zusteht, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ich bin ein Mensch, so wie ihr ein Menschen seid, und ich vergesse auch so, wie ihr vergesst. Und deswegen die Unfehlbarkeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam bezieht sich, liebe Geschwister, auf was? Sie bezieht sich auf die Überbringung seiner Botschaft sallallahu alaihi wa sallam und darauf, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam niemals große Sünden begeht. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einen Fehler begeht und er ist ein Mensch wie jeder andere auch, so wird Allah azza wa jall ihn sofort berichtigen und ihn nicht im Stich lassen. Wie in diesem Fall. Er hätte die Botschaft von Zayd ibn Arqam, er hätte Zayd glauben sollen und nicht dem anderen, weil der andere schwört und er ist ein Lügner und er ist kein vertrauenswürdiger Mensch und so ist seine Aussage nichts wert. Und er hätte demjenigen glauben müssen, der ein aufrichtiger Sahabi ist, ein aufrichtiger gläubiger Mensch ist. Und sofort kam die Ayah und hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam den richtigen Weg gezeigt. Das ist die Unfehlbarkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass Allah azza wa jall ihm immer beisteht. Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiallahu ta'ala anhu ist auch einer derjenigen gewesen, die dort dabei gewesen sind. Und er berichtet uns, wie die Heuchler versucht haben, Unruhe zu stiften, indem sie zum Rassismus aufrufen. Und zwar hat ein Mann von den Muhajirin einen anderen Mann von den Ansar geschlagen. Daraufhin rief der Mann von den Ansar die anderen Ansar zu sich, um ihm Beistand zu leisten. Und daraufhin rief der Mann von den Muhajirin die anderen Muhajirin, um wiederum Beistand zu leisten gegen die Ansar. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dies hörte, sagte er, ma balu da'wa jahiliyya. Er sagte, was soll denn das? Ein Aufruf, den wir nur aus der Jahiliyya kennen? Das heißt, jemand sucht Beistand bei Leuten, nur weil er von ihnen abstammt? Nur weil es seine Volksgruppe ist? Daraufhin sagte zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, O Gesandter Allahs, ein Mann von den Muhajirin hat einem anderen von den Ansar verletzt, am Bein verletzt. Trotzdem sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, lasst solche Aufrufe, denn sie stinken. Abdullah ibn Ubay, dieser Heuchler, er erfuhr davon und er sagte, haben sie das wirklich getan? Hat wirklich einer von den Muhajirin einen von den Ansar verletzt? Und Abdullah ibn Ubay ist einer von den Ansar, offensichtlich. Dann daraufhin sagte er, wenn wir nach Medina zurückkehren, dann werden die Mächtigen von uns die Niedrigen von uns vertreiben, aus Medina heraus vertreiben. Das heißt, dann werden die Ansar, diese Muhajirin, diese Armen vertreiben. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies erfuhr und Umar radiallahu anhu bei ihm war, sagte Umar, O Gesandter Allahs, lass mich den Kopf dieses Heuchlers abschlagen. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, lass ihn, ich will nicht, dass die Menschen sagen, Muhammad tötet seine Freunde. Und daran erkennt man, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam darauf geachtet hat, was die Menschen eventuell vom Islam abhalten können. Was die Menschen vom Islam eventuell abhalten könnte. Denn solch ein Heuchler, der Unruhe stiftet, verdient es sicherlich, aus der islamischen Gesellschaft verbannt zu werden. Aber wenn der Prophet ﷺ das macht, dann führt es vielleicht in diesem Fall zu einem noch größeren Schaden. Denn die Menschen nutzen solche Ereignisse aus, um gegen den Islam zu agieren. Und deswegen als Muslim muss man dringend aufpassen. Auch wenn man etwas Richtiges tut, kann es sein, dass es zum falschen Zeitpunkt ist und dass deswegen der Nutzen geringer ist als der Schaden, den er verursacht. Und deswegen ist es manchmal weise, bestimmte Dinge zu unterlassen, auch wenn sie gut sind, aber zum falschen Zeitpunkt angewandt werden. Wenn wir Muslime doch nur aus solchen Begebenheiten lernen würden, dann ginge es dem Islam viel, viel besser. Denn wie viele Menschen schaden durch bestimmte Aussagen dem Islam und sie schaden den Anhängern des Islam, indem sie zu Dingen aufrufen, die vollkommen unangebracht sind, gerade in der heutigen Zeit, gerade in der Zeit, in der man sich gerade befindet. Und zweifellos, ihr kennt den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man zum Beispiel, wenn man auf einer Straße läuft, auf einem Weg läuft, und es entgegnen einem Leute vom Volk der Schrift, so soll man sie zur Seite drängen und man soll selbst auf der Mitte laufen und die anderen sozusagen am Rand des Weges laufen lassen. Aber wenn man diesen Hadith, liebe Geschwister, in der heutigen Zeit an einem Ort anwendet, an dem die Muslime in Unterzahl sind und schwächer sind, dann macht das keinen Sinn und dann ist das unweise und eine falsche Anwendung dieser Hadithe. Und der Beweis dafür ist, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam dies auch nicht in Mekka gemacht hat. Und die Aqidah hat sich ja nicht geändert. Kommen wir zurück. Wir lernen, dass Rassismus zur Jahiliyyah gehört. Das heißt zur vorislamischen Zeit, zur Zeit der Unwissenheit, in der man nicht wusste, was ist wahr und was ist falsch. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat solche Dinge beiseite geräumt und aus dem Weg geschafft, als er sagte, لِيَنْصُرْ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا. Man soll seinem Bruder helfen, beiseite stehen, egal ob er Unrecht tut oder ob ihm Unrecht getan wird. Sollte er Unrecht tun, so soll man ihn davon abbringen, Unrecht zu tun. Das ist die Art, ihm beizustehen. Das ist die Art, wie man ihm dabei hilft. Und sollte ihm Unrecht getan werden, so soll man ihm beistehen, logischerweise. Dieser Hadith ist Sahih Muslim überliefert worden. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Verständnis abgeschafft, dass man einer Person beisteht, nur weil man sie persönlich kennt, egal ob sie im Recht ist oder im Unrecht ist, dass man ihr in beiden Fällen hilft bei der Sache, die sie tut. Das heißt, wenn sie Unrecht tut, hilft man ihr weiterhin Unrecht zu tun, und wenn sie im Recht ist, dann hilft man ihr ebenfalls. Das ist nicht die Art, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam umgegangen ist. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat versucht, diesen Rassismus sehr schnell wieder zu vergraben, indem er unter anderem hat die Leute den gesamten Tag lang reisen lassen und auch die gesamte Nacht durch reisen lassen bis zum Morgen, so dass sie am nächsten Morgen erst als die Sonne wieder schien und heiß wurde und unangenehm wurde für sie, erst dann, nachdem sie 24 Stunden lang durchgereist waren, hat er Rast mit ihnen gemacht und dann blieb ihnen nichts anderes übrig, als wie Halbtote sich schlafen zu legen. All dies, damit sie diese Fitna, diese Unruhe, die stattgefunden hat, schnellstmöglich vergessen. Und auch Abdullah ibn Ubay ibn Salul, dieser Heuchler, hat an Stellung in seiner Umgebung verloren, denn Ayat des Koran sind herabgesandt worden und sie haben ihn jedes Mal getadelt für die Fehler, die er begeht. Sogar sein eigener Sohn, hat den Gesandten sallallahu alaihi wasallam um Erlaubnis gebeten, seinen Vater zu töten. Aber der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat dies verboten. Und er sagte, La, walakin birra abaka wa ahsan suhbata. Das heißt, du sollst viel mehr deinem Vater gegenüber gütig sein und mit ihm auf gute Weise umgehen. Warum? Weil der Mensch handelt hier mit Allah subhanahu wa ta'ala und nicht mit dem Menschen, der vor ihm steht. Das heißt, der Mensch will Allahs Zufriedenheit haben und nicht die Zufriedenheit der Person, die vor einem ist. Insofern war der Unglaube seines Vaters kein Grund für seinen Sohn, für den Sohn von Ibn Ubay Ibn Salul, war kein Grund für ihn, dass er seinen eigenen Vater schlecht behandelt. Warum? Weil er hat den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gefragt, wie soll ich mit ihm umgehen? Denn mir ist wichtig, was Allah will und nicht, was ich will. Deswegen frage ich nach. Und daraufhin hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam die Anordnung gegeben und er hat die Anordnung umgesetzt. Und er hat, als sie in Medina angekommen waren, hat er seinem Vater verboten, Medina zu betreten. Und hat zu ihm gesagt, nein, erst einmal frage ich den Gesandten Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, ob du die Stadt überhaupt noch betreten darfst, nach dem, was du da getan hast. Und all dies weist darauf hin, dass sein Sohn, obwohl er noch vor kurzem ein Nicht-Muslim gewesen war, trotzdem seine Aqida hat sich vollkommen gewandelt. Und er war nicht so wie viele Menschen, die sehr viele Jahre lang brauchen, um in ihrem Herzen diesen Wala und Bara zu verspüren. Al-Wala, das heißt die Liebe den gläubigen Menschen gegenüber, und Al-Bara, die Lossagung und die Abscheu den ungläubigen Menschen gegenüber. All dies hat sich in seinem Herzen sofort ereignet, nachdem er den Islam angenommen hat. Weil der Islam auf die Sahaba radiallahu ta'ala anhum einen solch großen Einfluss gehabt hat, wie auf keinen anderen Menschen. Er hat sie vollkommen verändert, um 180 Grad. Um 180 Grad. Und auch hier wieder hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dem Sohn von Ibn Ubay ibn Salul verboten, dass er seinen Vater tötet. Warum? Damit die Leute nicht sagen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Freunde tötet. Denn die Leute sehen, das ist ein Sahabi, und das ist ein Sahabi, das ist ein Sahabi. Wieso tötet er plötzlich einen Sahabi? Die Leute, die Heuchler und die Ungläubigen und die Feinde, sie nutzen solche Ereignisse aus, um gegen den Islam zu agieren. Und deswegen ist es gefährlich, wenn die Muslime sich gespalten zeigen nach außen hin. Und in sich hat man Meinungsverschiedenheiten, aber sie dürfen nicht so groß werden, dass man sich gegenüber feindselig gesinnt ist, wenn es darum geht, sich den Feinden gegenüber zu präsentieren. Nachdem die Heuchler es verfehlt haben, diesen Nationalismus auszunutzen, um die Muslime zu spalten, haben sie versucht, dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ihn versucht zu kränken und anzugreifen. In Bezug auf sich und seine eigene Ehefrau Aisha radiallahu ta'ala anha. Und das ist das berühmte Ereignis, das auf Arabisch Hadithatul Ifk bezeichnet wird. Aisha radiallahu ta'ala anha, die Mutter der Gläubigen, sie war mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam bei diesem Angriff der Banu al-Mustaliq dabei. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bevor er losgereist ist, hat er immer gelost, welche seiner Ehefrauen er mit sich nimmt auf die Reise, um gerecht zu sein. Und in diesem Fall fiel das Los auf Aisha radiallahu ta'ala anha. Denn wer wollte nicht mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam auf der Reise dabei sein, auch wenn es um eine Schlacht geht. Oder gerade wenn es um eine Schlacht geht. Diese Schlacht hat stattgefunden, nachdem der Hijab zur Pflicht geworden ist, wie bereits erwähnt. Auf dem Rückweg, als die Muslime sich Medina genähert hatten, ist Aisha radiallahu ta'ala anha von ihrer Kamelsänfte abgestiegen. Diese Sänfte ist wie ein kleines Häuschen, das man trägt oder auf dem Kamel setzt, und darin befindet sich die Frau während der Reise. sodass sie von niemandem gesehen werden kann. Als sie dann zurückkehrte, offensichtlich wollte sie irgendetwas machen, vielleicht ihr Geschäft erledigen oder was auch immer, als sie zurückkehrte, fand sie vor, dass die Leute, Entschuldigung, kam sie zurück, aber sie hatte ihr Halsband vermisst. Deswegen ging sie wieder weg, um nach ihrem Halsband zu suchen. Sie dachte, sie hätte es irgendwo in der Wüste irgendwo verlegt. Die Leute haben dann diese Kamelsänfte auf das Kamel draufgelegt. Und weil Aisha radiallahu anha sehr leicht war und eine junge Frau war, haben sie nicht gemerkt, dass sie sich in der Sänfte gar nicht befindet. Sie dachten, sie wäre darin. Und so sind die Muslime weitergezogen und ließen sie mitten in der Wüste zurück. Nachher fand sie ihr Halsband wieder, aber die Leute waren mittlerweile weiter verreist. Was hat sie gemacht? Sie ist an der Stelle geblieben, an der sie losgereist sind. Das heißt, sie ist dorthin, hat sich dorthin gesetzt, wo die Leute Rast gemacht hatten, in der Hoffnung, dass sobald die Leute sie vermissen, würden sie natürlich den Spuren zurückgehen an die Stelle, wo sie sich befindet. In der Zwischenzeit aber kam Safwan ibn al-Mu'attil al-Sulami radiallahu ta'ala anhu vorbei. Und er gehörte zu den edelsten der Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er ließ sie hinter sich auf seinem Kamel reiten und ist mit ihr dann in Richtung Medina gereist und hat sie eben nach Hause gebracht. Die Heuchler, als sie dieses Ereignis gesehen haben, haben sie die Gunst der Stunde natürlich im negativen Sinne genutzt. Sie haben gesehen, wie Safwan mit Aisha radiallahu ta'ala anha zusammen geritten, Medina betreten. Und wie auch erwartet, war es Abdullah ibn Ubay ibn Salul, der diese Situation genutzt hat und er hat seine Leute, seine Heuchler, aber auch manche Sahabe beeinflusst mit seinen üblen Worten und mit seinem Vorwurf gegenüber diese beiden edlen Menschen. Und zwar hat er es geschafft, dass drei Sahaba, einer von ihnen ist Misbah ibn Uthatha und Hassan ibn Thabit und eine Frau, die Hamna bin Jahsh. Alle drei haben leider das, was Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Aisha und Safwan vorgeworfen haben, weitergetragen. Er hat die Sache erfunden, er hat sie in Umlauf gebracht und die anderen drei haben das weitererzählt. Aisha radiallahu ta'ala anha hat von dieser ganzen Sache zunächst einmal gar nichts mitbekommen. Sie ist erkrankt in der Zwischenzeit und bat den Propheten sallallahu alaihi wasallam um Erlaubnis, zum Haus ihres Vaters Abu Bakr zu gehen, um dort behandelt zu werden. Als sie davon erfahren hat, hat sie angefangen zu weinen, radiallahu anha. Und ihre Tränen haben nicht aufgehört zu fließen. Und sie konnte keinen Schlaf mehr genießen. Und sie konnte nicht mehr schlafen. Weil man hat ihr etwas vorgeworfen, was einer gläubigen Frau, was einer ehrbaren Frau erst einmal vollkommen fremd ist. Erst recht einer gläubigen Frau und erst recht einer Sahabiya und erst recht einer Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam und erst recht einer Frau, die Allah azza wa jall bestimmt hat für ihn als Ehefrau. Denn Aisha radiallahu ta'ala anha, der Prophet hatte im Traum gesehen, dass sie seine Frau sein wird. Und ihr wisst, die Träume des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind wahre Träume. Insofern, wie konnte man einer solch ehrbaren Frau, man nennt sie eine Siddiqa, weil ihr Vater ist der Siddiq. Abu Bakr nennt man Abu Bakr al-Siddiq. Weil Siddiq ist derjenige, der dem Propheten sallallahu alaihi wasallam alles geglaubt hat, was der Prophet gesagt hat, ohne Wenn und Aber. Und man nennt sie entsprechend As-Siddiqa. Das ist die weibliche Form von Siddiq. Und deswegen sagt man zu ihr, sie ist die Siddiqa, die Tochter des Siddiq. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen beiden zufrieden sein. In dieser Zeit wollte Allah azza wa jal und hat bestimmt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Monat lang keine Offenbarung bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala. All dies, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam auf die Probe zu stellen und die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam auf die Probe zu stellen oder um die Gesellschaft zu durchsieben, um zu erkennen, wer die Heuchler sind und wer die gläubigen Menschen sind. Denn Heuchelei, liebe Geschwister, ist nicht nur eine Sache des Herzens, wie viele Menschen denken, sondern sie zeigt sich in den Aussagen und in den Taten. Sie zeigt sich im Verhalten der Menschen. Wie viele Menschen versprechen und halten ihr Versprechen nicht? Wie viele Menschen reden Lügen dabei? Wie viele Menschen benutzen unverschämte Worte, wenn sie mit jemandem reden? All dies sind Zeichen von Heuchlern. Und wie viele Menschen sind unehrlich und sie betrügen? All dies ist ein Zeichen, dass du weißt, dieser Mensch, wenn er auch nicht ein vollkommener Heuchler ist, so hat er Heuchelei in sich. Zweifellos hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es erwartet, dass ihm offenbart wird. Und er hat darauf gehofft. Und daran zeigt sich, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ein Mensch ist. Und dass er es nicht erzwingen kann, dass Allah azza wa jal Jibril zu ihm schickt. Und dass jede Offenbarung Allahs eine Ehre für den Propheten sallallahu alaihi wasallam ist und keine Selbstverständlichkeit. Und dass die Tatsache, dass Jibril alaihi salatu wasalam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kommt, ist nur auf Anordnung Allahs subhanahu wa ta'ala. Wie Allah sagte, وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. Wir steigen nur, sinngemäß, wir steigen nur aufgrund des Befehls deines Herrn hinab. Das sind die Engel, die sprechen. Insofern, die Engel haben keine Entscheidungsfreiheit zu sagen, ich besuche den Propheten sallallahu alaihi wasallam oder offenbare ihm etwas. All dies ist nicht der Fall. Allah azza wa jal hat in Bezug auf diese Begebenheit, über die man sicherlich sehr, sehr lange sprechen kann, liebe Geschwister, die wir allerdings ein wenig abkürzen möchten, Folgendes offenbart. Er sagte, diejenigen, die die ungeheuerliche Lüge vorgebracht haben, Abdullah ibn seine Leute, sind eine gewisse Schar von euch, meint nicht, es sei schlecht für euch, nein, vielmehr ist es gut für euch, jeder Mann von ihnen wird zuteil, was er an Sünde erworben hat, und für denjenigen, Abdullah ibn Ubay, und für denjenigen unter ihnen, der den Hauptanteil daran auf sich genommen hat, wird es gewaltige Strafe geben. Insofern wussten die Leute, dass er ein Heuchler ist, und sie wussten, dass er auch in diesem Glauben, weil er will, sterben wird, und dass es für ihn kein Entkommen geben wird. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, er war derjenige, der den Unterhalt zu zahlen pflegte für Misbah. Misbah war einer der drei, wie ich vorhin gesagt habe. Misbah, Hassan und Hamma. Als er erfahren hat, dass Misbah, ich sage nicht, eine muslimische Frau Unzucht vorgeworfen hat, ich sage auch nicht seine Tochter, es geht um seine Tochter, aber das ist nicht der Punkt, sondern es geht um die Ehefrau des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, die Allah subhanahu wa ta'ala für ihn gewählt hat. Als er das gehört hat, hat er geschworen, dass er nie wieder Unterhalt zahlen wird für Misbah, um ihn damit zu bestrafen. Allah azza wa jal offenbarte allerdings daraufhin Folgendes, denn er ist der Al-Abama, er ist der Barmherzigste aller Barmherzigen und barmherziger als jeder Mensch, barmherziger als Abu Bakr, barmherziger als der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, und es sollen diejenigen von euch, die Überfluss und Wohlstand besitzen, also Leute wie Abu Bakr, nicht schwören, sie würden den Verwandten, den Armen und diejenigen, die auf Allahs Weg ausgewandert sind, also Leute wie Misbah, nichts mehr geben, sondern sie sollen verzeihen und nachsichtig sein. Liebt ihr es selbst nicht, dass Allah euch vergibt? Allah ist allvergebend und barmherzig. als Abu Bakr diese Verse gehört hat, wollt ihr denn nicht auch, dass Allah euch vergibt? Sagt er, selbstverständlich. Daraufhin hat er weiterhin den Unterhalt gezahlt für Mustah, radiallahu ta'ala an. Zweifellos haben diese drei Muslime bei dieser Verbreitung dieser ungeheuerlichen Lüge mitgemacht. Aber den größten Anteil davon hatte Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Und sie hätten natürlich das nicht machen dürfen. Und deswegen sagte Allah Azza wa Jal ebenfalls in Surat, diese Ayat sind übrigens alle in Surat An-Nur. Allah sagt in Surat An-Nur, Surah 24, Vers 16, und hättet ihr doch, als ihr es hörtet, als ihr sie hörtet, diese Lüge, und hättet ihr doch, als ihr sie hörtet, gesagt, es steht uns nicht zu, darüber zu sprechen, preis sei dir, das ist eine gewaltige Verleumdung. Insofern darf ein Mensch nicht irgendein Gerücht einfach glauben und es weitertragen auch noch und es für wahr halten. All dies ist einem Menschen nicht erlaubt, sondern wenn es um einen gläubigen Menschen geht, dem etwas vorgeworfen wird ohne Beweis, dann muss man davon ausgehen, dass es eine Lüge ist und falsch ist. Denn viele Menschen versuchen durch ihre Taten Unruhe zu stiften, was man Namima nennt, indem sie einfach nur ein kleines Gerücht in die Welt setzen und die Leute glauben schon daran. Aber Alhamdulillah, die meisten Gläubigen, sie waren wach und sie waren bei vollem Bewusstsein und sie hatten vollkommenes Vertrauen in die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen als Abu Ayyub al-Ansari radiallahu ta'ala anhu dieses Gerücht hörte, sagte er, Subhanak, ma yakunu lana an natakallama bihada. Subhanaka hadha buhtanun azim. Er sagte genau das, was Allah hier aufgenommen hat im Koran. Es steht uns nicht zu, darüber zu sprechen. Preis sei dir, das ist eine gewaltige Verleumdung. Was für eine Ehre für diesen Sahabi radiallahu ta'ala anhu. Seine Worte wurden kopiert, im Koran aufgenommen. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet nach diesen Ayat, dass diesen dreien, Mustah, Hassan und Hamna, die Hadd-Strafe angeordnet wird, aufgrund dieser Verbreitung, an der sie teilgenommen haben. Über Abdullah ibn Ubay ibn Salul gibt es eine Überlieferung, die schwach ist, dass über ihn die Hadd-Strafe auch angewandt worden ist. Die Hadd-Strafe, wenn jemand einer gläubigen Frau vorwirft, Unzucht zu betreiben und Unzucht betrieben zu haben und dafür keinen Beweis hat, und Beweis sind vier Zeugen, die das mitgesehen haben, ist die folgende Sache, die Allah Azza wa Jal im Koran gesagt hat, in der vierten Ayah: Diejenigen, die den ehrbaren Frauen Untreue vorwerfen und hierauf nicht vier Zeugen beibringen, die geißelt mit 80 Hieben und nehmt von ihnen niemals mehr eine Zeugenaussage an, das sind die wahren Frevler. Das heißt, sie werden mit 80 Peitschenhieben ausgepeitscht. Warum? Weil die Würde eines gläubigen Menschen ist unantastbar, sogar eines anderen Menschen, eines nichtgläubigen Menschen ist unantastbar. Wie kann man einem Menschen vorwerfen, so etwas zu begehen, ohne vier Männer als Zeugen zu haben, die dabei gewesen sind, während diese Untreue vollzogen worden ist? Weit hergeholt, und deswegen sollte man lieber seine Zunge nicht solche Dinge verbreiten lassen, auf das einen nicht das ereilt, was hier geschieht und was hier geschehen ist. Manche sagen, dass Abdullah ibn Ubay, auf ihn wurde die Hadd-Strafe nicht angewandt, weil er wusste, wie er seine Spuren vertuschen konnte. Andere haben das nicht so gut gekonnt wie er. Und das ist bekannt. Manche Leute, wenn sie etwas Schlechtes machen, die sind besser im Vertuschen als andere. Und das war eben in diesem Fall offensichtlich auch der Fall. Und so hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam es geschafft, oder besser gesagt Allah subhanahu wa ta'ala es geschafft, diese Unruhe, die ausgebrochen war, dieses Feuer, was ausgebrochen war, wieder zu erlöschen. Und Aisha radiallahu ta'ala anha, diese edle, ehrbare Frau, sie sagte in einer Überlieferung sinngemäß: Ich hatte gehofft, dass Allah subhanahu wa ta'ala wenigstens dem Propheten sallallahu alaihi wasallam einen Traum zeigt, in dem er ihm mitteilt, dass ich unschuldig bin. Aber ich habe niemals damit gerechnet. Ich habe gedacht, dass meine Angelegenheit niemals so viel wert ist, dass Allah Azza wa Jal deswegen Ayat im Koran herabsendet, die bis an den Tag der Auferstehung gelesen werden. Und so hat sie radiallahu ta'ala anha einen schönen Ersatz bekommen. Und sie hat diesen Ersatz bekommen, dass ihre Ehre bewahrt wird durch die Ayat des Koran al-Karim. Und bis an den Tag der Auferstehung werden wir diese Ayat lesen und wissen, dass Allah Azza wa Jal mit ihr zufrieden ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihr noch mehr Zufriedenheit schenken. Als der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam und deswegen, liebe Geschwister, noch ein Wort dazu, glauben wir fest daran, dass jeder Mensch, der Aisha radiallahu ta'ala anha das vorwirft, wovon Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sie freigesprochen hat, ein Heuchler ist, ein Ungläubiger ist, vom Islam abgefallen ist und ihm keine Würde gebührt und keine Ehre. Dass solch eine Person, waliyadu billah, Kafir ist, weil sie Allah azza wa jal der Lüge bezichtigt, selbst wenn sie sagt, ich bin Muslim, selbst wenn sie fünfmal pro Tag betet, selbst wenn sie bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Gesandter ist, sie ist vom Islam abgefallen, wenn sie auch nur eine einzige Ayah des Koran leugnet. Wie ist es dann, wenn man mehrere Ayat des Koran leugnet? Waliyadu billah. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala jeden Menschen in Ehren halten, der die Sahaba in Ehren hält, und jeden Menschen erniedrigen, der die Sahaba erniedrigt, und wenn es auch nur wenige von ihnen sind. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina zurückgekehrt war, kam Juwayriya, die Tochter von Al-Harith, zu ihm. Denn die Muslime hatten jetzt diese 100 Familienhäuser eingenommen. Fertig, nach dem Krieg. Sie waren mit Kriegsgefangen bei den Muslimen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese verteilt. Das heißt, nach einem gewonnenen Krieg hat der Imam der Muslime das Recht, die Kriegsgefangenen, sie entweder nach den Gesetzen des Krieges hinzurichten, oder er hat das Recht, sie zu versklaven, oder hat das Recht, sie freizulassen, gegen Kaution oder auch ohne Gegenkaution. All dies ist überliefert worden über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Je nachdem, was am sinnvollsten ist für die Da'wah. In diesem Fall ist Juwayriya, die Tochter von Al-Harith, als Kriegsgefangene an Thabit ibn Qais radiallahu ta'ala anhu gegeben worden als Geschenk. Insofern war es ein Geschenk an Thabit ibn Qais ibn Shammas radiallahu ta'ala anhu. Juwayriya war allerdings eine angesehene Frau in ihrem Volk. Insofern hatte sie es nicht ausgehalten, dass nachdem sie so eine Stellung gehabt hat, plötzlich eine Sklavin ist bei Thabit. Und so kam sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat ihn um Hilfe gebeten. Sie hat ihn darum gebeten, um Hilfe gebeten, dass sie sich freikaufen möchte. Offensichtlich hat Thabit ihr angeboten, dass sie sich freikaufen kann. Und so kam sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat darum gebeten, um Geld, dass sie freigekauft werden kann. Unglaublich. Juwayriya, radiallahu ta'ala anha, eine Kriegsgefangene, noch zuvor Teil eines Volkes, die bekämpft worden sind. Plötzlich geht sie zum Führer der Muslime, der sie bekämpft hat, und bittet ihn um Freigabe und bittet ihn sogar um Unterstützung. Daraufhin hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihre Mukataba, diesen Vertrag erfüllt. Das heißt, er hat für sie diese Schulden beglichen und so war sie frei und er hat sie daraufhin geheiratet, sallallahu alaihi wasallam. Und er hat sozusagen diesen Betrag, den er bezahlt hat, als Morgengabe gemacht für die Frau Juwayriya, radiallahu ta'ala anha. Daraus haben die Gelehrten eben entnommen, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seine Morgengabe darf die Freilassung sozusagen sein. Das heißt, man darf jemanden freilassen. Der Prophet durfte jemanden freilassen, eine Frau freilassen. Und das war sozusagen gleichzeitig die Morgengabe für diese Frau. Als die Leute davon erfahren haben, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Juwayriya geheiratet hat, haben sie daraufhin alle was gemacht? Ihr müsst euch vorstellen, sie haben bei sich Gefangene der Familie von Juwayriya. Das Juwayriya ist jetzt die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam und ihre Verwandten, Mutter, Tante, Vater, weiß nicht was, all diese sind plötzlich Sklaven bei den Sahaba. Die Sahaba haben gesagt, das kann doch nicht sein. Wir können doch nicht die Leute versklaven, mit denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam plötzlich verschwägert worden ist. Ja? Daraufhin haben sie alle, radiallahu ta'ala anhum, die Banu al-Mustariq freigelassen, fi sabilillah, für Allah subhanahu wa ta'ala. Und so sagte Aisha radiallahu ta'ala anha, es gibt keine Frau, die ein größerer Segen gewesen ist für ihr eigenes Volk als Juwayriya. Denn ihre Morgengabe war sozusagen, dass ihr gesamtes Volk freigelassen wird, radiallahu ta'ala. Ihr Vater kam dann zu ihm, ihr Vater Al-Harith, kam dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam nach Medina und hat ihn darum gebeten, sie wieder mitnehmen zu dürfen. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht? Er hat gesagt, Juwayriya, sinngemäß, du bist vor die Wahl, du stehst vor die Wahl. Vor der Wahl, du kannst, wenn du möchtest, mit deinem Vater zu deinem Volk zurückkehren und wenn du möchtest, bleibst du bei mir. Und selbstverständlich hat sie es hat sich entschieden, beim Propheten sallallahu alaihi wasallam zu bleiben. Wer möchte nicht mit demjenigen zusammenbleiben, der mit dem Himmel verbunden ist? Und auch ihr Vater hat daraufhin den Islam angenommen und auch sein Volk. Denn das ist ja das Unglaubliche, liebe Geschwister. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat dieses Volk angegriffen. Aber sein Angreifen war nicht, das Ziel davon war nicht, die Menschen zu töten. Und das Ziel davon war auch nicht, die Menschen zu versklaven. Und das Ziel davon war, die Menschen für den Islam zu gewinnen. Manchmal kann man das nur, indem man ihnen sozusagen den Islam präsentiert, wie er ist, auch wenn sie es nicht wollen. Und in diesem Fall war es der Fall. Und als die Leute dann gesehen haben, dass diejenigen, die sie angegriffen haben, dass diejenigen, die sie angegriffen haben, ihnen eigentlich nichts Böses wollen, sondern nur Gutes wollen, haben sie den Islam angenommen. Heutzutage ist es nicht der Fall, wenn ein Volk ein anderes angreift, dann erniedrigt sie es, beutet sie es aus und so weiter und so fort und tötet es und lässt es krank werden und hungern und weiß nicht was. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das war überhaupt gar nicht sein Ziel. Und die Sahaba auch nicht, das ist ja auch das Besondere. Ihre Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam hat sie dazu gebracht, dass sie alles tun, was den Gesandten sallallahu alaihi wasallam zufriedenstellt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit den Sahaba radiallahu ta'ala anhum zufrieden sein. Wir hören jetzt kurz den Adhan und dann inshallah machen wir noch ein paar Minuten bis zur Iqama weiter. Bismillah. Diese Annahme des, oder dieser Umgang des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit den Banu al-Mustaliq, dieser gute Umgang hat dazu geführt, dass nicht nur Juwayriya radiallahu ta'ala anha den Islam angenommen hat, sondern hat dazu geführt, dass ihr gesamtes Volk den Islam angenommen hat. Denn heutzutage in der arabischen Halbinsel, dieses Volk ist ein muslimisches Volk geworden. Und dieser gute Umgang mit ihnen hat so einen Einfluss gehabt, dass die Banu al-Mustaliq selbst aufrichtige Muslime geworden sind, die, liebe Geschwister, nach Gutem gestrebt haben. Und in einer folgenden Begebenheit macht sich diese Auswirkung deutlich bemerkbar. Und zwar einmal hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Al-Walid ibn Uqba geschickt zu den Banu al-Mustaliq, damit sie den Islam annehmen. Damit sie die Zakat von ihnen einsammeln. Okay? Sie haben, das nennt man den Musaddiq, das ist die Person, die der Imam schickt, der die Zakat eintreibt. Und zu dem Zeitpunkt, an dem er zu ihnen kommen sollte, kam er nicht. Und Al-Harith, der Vater von Juwayriya, und seine Leute, sie wurden unruhig. Sie wurden unruhig, wieso kommt der Musaddiq des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam nicht? Wir möchten die Zakat entrichten. Wir möchten diese Säule des Islam umsetzen. Wir möchten Allahs Zufriedenheit erlangen, indem wir das hergeben, was Allah Azza wa Jalla uns verlangt hat, noch bevor jemand kommt sogar und uns danach verlangt. Und so sind sie zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam losgegangen. Offensichtlich hatte sich Al-Walid verspätet und auf dem Weg dorthin hatte sie dann außerhalb der Stadt von Weitem gesehen. Ist dann zurückgekehrt und hat behauptet, dass sie sich geweigert haben, die Zakat zu bezahlen und dass sie ihn töten wollten. Daraufhin hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam eine Kompanie geschickt zu den Banu al-Mustaliq. Und Al-Harith hat geschworen, hat gesagt, ich schwöre bei Allah, Al-Walid war nicht bei uns, wir haben ihn nicht einmal gesehen. Und daraufhin ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder hat Al-Walid dann zugegeben, was passiert ist, und Allah subhanahu wa ta'ala hat die folgende Aya im Koran herabgesandt: O die ihr glaubt, ja ayyuhal ladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Hujurat: O die ihr glaubt, wenn ein Frevler zu euch kommt mit einer Nachricht, dann vergewissert euch, damit ihr nicht einige Leute in Unwissenheit mit einer Anschuldigung trefft und dann über das, was ihr getan habt, Reue empfinden werdet. Insofern ist der Offenbarungsgrund genau dieser, wie Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala gesagt hat. Und das war nach der Annahme des Islam, der Islamannahme von Al-Walid ibn Uqba radiallahu ta'ala an. Aber dies weist darauf hin, wie stark gefestigt die Banu al-Mustaliq gewesen waren, auch wenn es nur wenige Jahre gewesen sind, nachdem sie den Islam angenommen haben. Wir enden, liebe Geschwister, dieses Kapitel dadurch, dass wir sagen, diese verschiedenen Angriffe, die stattgefunden haben auf der arabischen Halbinsel, und dieser Druck, der auf die Wirtschaft in Mekka stattgefunden hat, indem die Muslime immer mehr Macht gewonnen haben auf der arabischen Halbinsel und so auch die ganzen Handelswege unter Kontrolle hatten, hat dazu geführt, dass die Götzendiener sich letztendlich mit den Juden zusammen versammelt haben. Denn die Juden, von ihnen wurden bereits die Banu Qaynuqa und Banu Nadir aus Medina vertrieben. Und jetzt waren nur noch die Banu Qurayza übrig, wie wir schon erfahren haben. Offensichtlich, dem offensichtlichen Anschein nach, respektieren sie das Bündnis, das sie zwischen sich und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam hatten. In sich allerdings verspürten sie Hass und Wunsch nach Wiedervergeltung und nach Rache. Und all dies hat sich gezeigt in der Parteienschlacht, welche die Schlacht ist, die wir inshallah beim nächsten Mal besprechen werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Geduld. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم